verstehst du, wo ich steh. Nur der zerfreuten Kamerad kann mich verstehen. Ja, möchtest du mir für das Land, für das ich steh. Denn ich weiß genau, welchen Weg ich geh. Hast du, wie ich hasse, stehst du, wo ich steh. Nur der zerfreuten Kamerad kann mich verstehen. Ja, möchtest du mir für das Land, für das ich steh. Denn ich weiß genau, welchen Weg ich geh. Mein Mensch trinke ich ab zu viel. Er gibt doch Power rein. Ja, du hol mir mich zum Tier. Besoffen will ich sein. Nur ein echter Kamerad, der versteht, wie's mir geht. Der dafür genauso denkt, genauso der faktisch zu mir steht. Ich hab' Power rein. Der Alkohol macht mich zum Tier. Besoffen will ich.